Wir halten ein, wir wissen genug. Oder vielmehr, wir wissen jetzt, dass die Überlieferung auch betreffs der Glaubenslehren in den Regionalkirchen mit einem gefüllten Sacke tendenziöser Lügen aufwartet. Meine Leser werden dies Resultat schon vorausgesehen haben. Um einen Einblick in die dogmatische Situation der Zeit um das Jahr 1300 zu gewinnen, müssen wir von der gefälschten Überlieferung absehen und andere Erkenntniswege einschlagen. Überlegen wir einmal, ob sich bezüglich unseres Themas nicht irgendwelche Folgerungen aus der Tatsache ergeben, dass es mehrere und voneinander unabhängige Regionalkirchen gab. Warum existierten denn mehrere Kirchen? Das kann doch nur den Grund gehabt haben, dass eben ihr Glaubenslehrgehalt verschiedenartig war. Bei den verschiedenen Gemeinschaften muss verschiedenes Dogma in Geltung gestanden haben. Hätten die Regionalkirchen gemeinschaftliche Glaubenslehren vertreten, wäre also das Dogma ein universales, allgemeingültiges gewesen, so hätten damit die Kirchen zwangsläufig ihre Individualität aufgegeben und wären zu dem Gebilde einer einigen Gesamtkirche zusammengeflossen. Warum das? Weil ein einiges Dogma unabwendbar eine einige Hierarchie schaffen muss. Mit dem Momente des Zusammenfließens der einzelnen partikularen Dogmen muss auch aus den bisher getrennten Hierarchien der Partikularkirchen ein einheitlicher geistlicher Verwaltungsorganismus entstehen. Es liegt tief im Wesen des christlichen Universaldogmas, dass es in seinem Dienste nicht mehrere Sonderhierarchien nebeneinander dulden darf. Ein Dogma, eine Hierarchie. Eine einheitliche Priesterschaft bedeutet aber weiter eine einheitliche Kirche, eine Universalkirche. Für unsere Erwägung, partikulares oder universales Dogma der einzelnen Regionalkirchen ergibt sich demnach, in den Kirchen muss ein verschiedenartiges Dogma gegolten haben. Ferner, zu jeder Kirche muss eine Sonderhierarchie gehört haben. Priesterschaft und Dogma. Es ist notwendig, beide Dinge einmal genauer anzusehen. Dogma und Priestertum, die hinter diesen Worten liegenden Begriffe und Dinge, sind unauflöslich miteinander verkettet. Ohne Dogma keine Hierarchie, keine Hierarchie ohne Dogma. Beide Organismen leben in Symbiose. Ohne Dogma und Hierarchie aber auch keine Kirche. Was besagt denn, eine Gläubigengemeinschaft hat sich zur Kirche organisiert? Es besagt, die Gläubigen haben sich eine geistliche Beamtenschaft, eben eine Hierarchie geschaffen. Sie haben einen religiösen Verein gegründet und dabei gewissen Mitgliedern gewisse Vorrechte und Befugnisse eingeräumt. In der Praxis kann auch der umgekehrte Vorgang stattfinden. Aufgrund eines Dogmas konstituiert sich ein Vereinsvorstand, der dann bemüht ist, Mitglieder anzuwerben. Bei einer Kirche handelt es sich nun nicht nur um die Verwaltung materieller Dinge, sondern auch um ideelle, religiöse Obliegenheiten und Handlungen. Nun wäre ein religiöser Vorstand aber so lange eine überflüssige Einrichtung, als er nicht entsprechende religiöse, sakramentale Amtshandlungen zu erledigen vorfände. Das besagt aber, ein religiöser Vorstand, eine Priesterschaft, eine Hierarchie tritt erst dann in Erscheinung, wenn eine Amtsbasis geschaffen ist, wenn unter den Gläubigen ein Dogma ausgebildet ist, das sakramentale Priesterhandlungen verlangt. Nur aus der dogmatischen Anstellungsurkunde kann eine Hierarchie die Notwendigkeit ihres Daseins herleiten und rechtfertigen. Ist erst das Dogma da, dann folgt ihm die Hierarchie auf dem Fuß. Andererseits ist wieder unbedingt eine mit göttlicher Autorität ausgestattete Hierarchie notwendig, um das an sich so gebrechliche Dogma am Leben zu erhalten, um ihm überhaupt Geltung zu verschaffen. Ohne autoritative Hierarchie würde das Dogma bald wieder zu einer Opinio, zur bloßen Meinung herabsinken. Wir wissen ja, das Dogma, mit 1000 Zweifeln beladen, kann nur im Medium einer äußeren Autorität gedeihen. Das eine wissen wir also sicher. Die mittelalterlichen Regionalkirchen haben verschiedenartige Dogmen erzeugt und gelehrt. Sie müssen ferner jede für sich eine besondere Hierarchie über sich gehabt haben. Wenn ich jetzt daran gehe, das soeben formulierte Ergebnis teilweise wieder einzuschränken, so könnte auf den ersten Blick ein solches Beginnen beim Leser den Eindruck wachrufen, mit der behaupteten Sicherheit des Resultates scheine es nicht allzu weit her zu sein. Aber gemach, lieber Leser, dieser Schein trügt. An dem Ergebnis wird nicht gerüttelt werden, es wird auch nicht eigentlich eingeschränkt, sondern im Gegenteil präzisiert werden. Ich setze jetzt die Einschränkung in Form einer Frage hierher. Hatten zum Beginn des 14. Jahrhunderts wirklich schon alle Regionalkirchen ein Dogma ausgebildet? So verwunderlich diese Frage klingt, so notwendig ist sie jedoch. Daran kann nun nicht gezweifelt werden. Wenn die mittelalterlichen Glaubensgemeinschaften sich wirklich als Kirchen organisiert hatten, so bedeutet das, sie besaßen Hierarchie und Dogma. Oder stellen wir das zu erforschende Objekt noch schärfer wie folgt ein: Soweit die Glaubensgemeinschaften sich bereits zur Kirche organisiert hatten, bestanden bei ihnen Dogma und Priestertum. Soweit das der Fall war. Wie? Sollte es christliche Gemeinschaften gegeben haben, die sich nicht in Form der Kirche organisiert hatten, kein Dogma gehabt und keine Hierarchie geduldet hätten? Die Möglichkeit solcher Christengemeinschaften kann nicht bestritten werden. Der Begriff Kirche im eigentlichen Sinn allerdings wäre dann auf solche Vereinigungen nicht anwendbar. Meine Antwort: Es gab im Spätmittelalter solche priesterlosen Gemeinschaften. Und diesmal können wir sogar die gefälschte Überlieferung mit kritischer Sichtung ihrer Angaben selbstverständlich als Beweiszeugen zulassen. Da hören wir aus den Quellen über die Anschauungen gewisser Ketzer des lombardischen Zweiges der Waldenser Folgendes: Sie verwarfen die hierarchischen Namen wie Papst und Bischöfe, alle Abzeichen und Vorrechte ihres Standes, vor allem aber die ganze soziale, öffentlich-rechte und ökumenische Ausstattung der Kirche und ihres Klerus, jede feste Dotierung und Fundierung von Pfarreien und kirchlichen Stellen. Die Parochialeinteilung selbst erscheint ihnen als menschliche Erfindung. Ihr Ideal ist die durch keine kirchliche Gliederung eingezwängte Christenheit und deren geistliche Bedienung durch wandernde, nirgends sesshafte und die tägliche Almosen und Gaben und auf den Ertrag ihrer eigenen Handarbeit angewiesenen Apostel. Es fällt aber auch das ganze System der kirchlichen Weihen und kultischen Feiern, so vor allem der Mittelpunkt des Gottesdienstes, die Messe. Die Kirche ist ihnen das Steinhaus oder Strohhaus, in dem Gott nicht wohnt, das Gebet nicht erhörlicher wird. Der Altar heißt bei ihnen Steinhaufen. Es sei schade, dass die Decken darüber faulen. Das kirchliche Begräbnis in geweihter Erde hat für sie keinen Reiz. Seite 110 und folgende.